Der Reichsstand Frankreich aber ist 1667 über das schwache Spanien hergefallen, um ihm unter gesuchtem Rechtstitel seine Niederlande abzujagen. Der Spanier, nach dem langen verlorenen Krieg zunächst hilflos, ruft das Reich für seinen burgundischen Kreis zu Hilfe. Das Kurfürstenkollegium lehnt ein Eingreifen in diesem ersten französischen Raubkrieg ab. Der Kaiser, schon auf die nahende spanische Erbschaft blickend und für diese zu einer Teilung mit dem gleichfalls berechtigten Ludwig bereit, hat in einem Geheimvertrag vom 20. Jänner 1668, der deutlich die Abhängigkeit seiner bestechlichen Minister von der französischen Politik offenbart, sich nur Spanien, Mailand und die amerikanischen Kolonien vorbehalten, alles Übrige aber den Franzosen zugesprochen. Die westlichen Reichsstände haben sich durch Teilabkommen den Franzosen gefügig gezeigt, sodass die Tripelallianz Englands, Hollands und Schwedens nur noch den gänzlichen Verlust der Niederlande für Spanien zu verhindern weiß, die Franzosen aber im Aachener Frieden am 2. Mai 1668 12 flandrische Grenzfestungen erhalten. Bezeichnend für die beschämende Schwäche des Reiches ist, dass der junge Vaterlandsfreund und Philosoph Christian Wilhelm von Leibniz dem französischen Könige 1672 in einer Denkschrift die Eroberung von Ägypten empfiehlt, um ihn von Deutschland fernzuhalten. Kurmainz, einen Augenblick durch das französische Umsichgreifen erschreckt, versucht, zum Schutze der Sekurität des Reiches ein deutsches Defensivbündnis zustande zu bringen, aber bald ist dieser Entwurf wieder in der Misere der Reichsverhältnisse untergetaucht und der Mainzer wieder der Trabant des Sonnenkönigs. Dieser zieht nun auch das lange umschmeichelte Bayern, dem Frankreich nicht zum geringsten den Besitz des Elsass verdankt, in seinen Bann. Der ehrgeizige Ferdinand Maria, auf ein Aussterben des deutschen Zweiges der Habsburger hoffend, verpflichtet sich in einem Geheimvertrag, beim Tode des noch kinderlosen Leopold für die Wahl des Königs von Frankreich einzutreten, der dafür den Bayern zum römischen Königtum und zur böhmischen Krone verhelfen will. In seiner Stellung am Rhein fest in der Uneinigkeit und dem Subsidienbedürfnis der deutschen Fürsten wurzelnd, kann der übermütige Ludwig an den Holländern Rache nehmen, die ihm die Eroberung der spanischen Niederlande vereitelt hatten. Er ist mit England, mit den Kurfürsten von Köln und dem streitbaren Bernhard von Galen verbündet. Der Bayer trachtet, durch Truppenaufstellung die Neutralität des Reiches zu erzwingen, der Pfälzer und der Mainzer haben ihre Neutralität zugesagt, Pfalz-Neuburg sogar einen Freundschaftsvertrag mit Ludwig XIV. Abgeschlossen. Braunschweig-Hannover wird durch entsprechende Subsidien noch Ende des Jahres gegen die Holländer auf die Beine gebracht, Kursachsen durch ein Geldgeschenk zur Neutralität bewogen. In dem ganzen deutschen Fürstenzeug steckt noch die nationale Gewissenlosigkeit des Dreißigjährigen Krieges. So ist Deutschland ein halbes Jahrhundert lang nach dem Westfälischen Frieden ein Spielball in der Hand der Franzosen, fast wie heute China in der von Japan. Weitblickend zeigt sich damals nur der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der den Generalstaaten mit 20.000 Mann zu Hilfe kommt. Die Wiener Politik ist durch den unseligen Lobkowitz noch immer in den strengen diplomatischen Verpflichtungen gegen Frankreich festgehalten. Als der Kaiser nach einem Verteidigungsvertrag mit dem Brandenburger diesem ein Hilfsheer stellt, hat dessen Kommandant Montecuccoli den Auftrag, einen Bruch mit den Franzosen zu vermeiden. Selbst der Brandenburger bringt es nicht über sich, Ludwig XIV. Förmlich den Krieg zu erklären. So kann der Franzose beide im eigenen Lande aufsuchen, indem er Turenne über den Rhein schickt. Durch das untätige Verhalten der Kaiserlichen zum Zurückweichen hinter die Weser gezwungen, scheidet der verbitterte Kurfürst im Separatfrieden von Vossen am 6. Juni 1673 aus dem Krieg aus, der ihm seine klevischen Festungen zurückgibt und französische Subsidien verschafft. Der Kaiser aber muss sich nun mit den Franzosen ernstlich schlagen und ihnen auf spanisches Drängen den Krieg erklären. Montecuccoli darf nun endlich dreinschlagen. Er manövriert sehr geschickt den vorgedrungenen Turenne über den Rhein zurück, vereinigt sich bei Bonn mit einer von dem Prinzen von Oranien geführten spanisch-holländischen Armee und weiß, die erzbischöfliche Stadt zu bezwingen. Wilhelm von Fürstenberg, der kölnische Minister, wird durch kaiserliche Truppen verhaftet. Auch sein Erzbischof und der Bischof von Münster müssen mit dem Kaiser Frieden machen, an dessen Seite nun die beiden anderen geistlichen Kurfürsten, die Welfen und der Pfalz-Neuburger, treten. Der Kaiser kann jetzt, am 24. Mai 1674, den Reichskrieg gegen die Franzosen durchsetzen. Aber Montecuccoli legt sein Kommando nieder, der immer wieder von Wien ergehenden Hemmungen müde. Fürst Lobowitz ist der reinste Verräter. Seine Nachfolger sind der erstaunlichen französischen Kraftentfaltung nicht gewachsen. Ludwig XIV. Erobert die spanische Freigrafschaft Burgund, Turenne aber setzt über den Rhein und besiegt die Kaiserlichen unter Caprara bei Sinsheim Juni 1674. Diese müssen bis Frankfurt zurück, die Franzosen aber hausen als Mordbrenner in der Pfalz. Ein österreichischer Vorstoß, geführt von Bournonvillers, gelangt wohl über den Rhein, kann aber bei Ensheim zu Beginn Oktober die Franzosen nicht besiegen. Doch behaupten sich die Kaiserlichen rechts der Ill. Der Kurfürst von Brandenburg tritt mit 16.000 Mann dem Bündnis gegen Frankreich wieder bei. Trotz dieser günstigen Wendung gibt es keine richtige Angriffslust, Märsche, allzu große Behutsamkeit. Ja, bei Türkheim zu Beginn des Jahres 1675 zurückgedrängt, müssen die Kaiserlichen vor Turenne ihre schon bezogenen Winterquartiere im Elsass räumen und wieder über den Rhein zurückgehen. Schon muss auch der große Kurfürst mit seinen Brandenburgern das kaiserliche Heer verlassen, denn die Schweden sind unter General Wrangel zu Weihnachten in der Uckermark eingefallen. Der Kurfürst erscheint Anfang Juni in Magdeburg, wo er von dem Vormarsch des Gegners nach der Elbe erfährt, der sich dort mit dem Herzog von Hannover vereinigen will. In drei Kolonnen geteilt steht er, der Nähe des Kurfürsten nicht gewärtig, bei Rathenow, Havelberg und Brandenburg. Dieser überfällt die mittlere bei Rathenow, dass er erstürmt. Drei Tage später gelingt es ihm, das von Brandenburg nun zurückweichende Korps der Schweden bei Färbelin zum Kampf zu stellen und trotz dessen doppelter Übermacht am 28. Juni 1675 völlig zu schlagen. Nun erklären das Reich, Holland und Dänemark den Schweden, deren militärischer Ruf durch die große Niederlage sehr gelitten hat, den Krieg. Der Zusammenbruch ihrer Macht in Deutschland scheint sich unaufhaltsam zu vollziehen. Noch 1675 fallen Wismar, Bremen und Ferdenland, Wolgast, Wollin und Swinemünde in die Hand der Verbündeten. Die Dänen erfechten Seesiege, der Kurfürst erzwingt am 23. Dezember 1677 die Einnahme des von Wulfen verteidigten Stettin, das durch die Wucht des Feuers von 140 Belagerungsgeschützen fällt. Ein Jahr darauf fallen die letzten Bollwerke der Schweden, Stralsund und Greifswald. Auch Rügen kann mit Unterstützung der dänisch-holländischen Flotte genommen werden. Ein schwedischer Einfall von Livland her in das nur schwach geschützte Ostpreußen trifft schon im Dezember auf den Kurfürsten und seinen Feldmarschall Georg Derflinger, einen gebürtigen Oberösterreicher. Bei eisiger Winterkälte ziehen die brandenburgischen Truppen Ende Jänner von Heiligen Beil über das Eis des frischen Haffs nach Königsberg, von da durch das Samland und wieder über gefrorenes Meer über das Eis des Kurischen Haffs nach der Gilge. Es sind Gewaltmärsche hinter dem weichenden Feind, die den obersten Schöning durch tief verschneites Winterland nach einem Gefecht bei Tilsit bis knapp vor Riga führen. Der Schwede bringt von seinem Heere nur noch 3000 Mann in die Stadt, wo er die Festungsmauern mit sofort gefrierendem Wasser überfluten lässt, um sie unüberwindlich zu machen. Seine deutsche Macht ist wie ein Kartenhaus zusammengebrochen, Brandenburg aber hat sich zum ersten Male vor der Welt als ein Machtfaktor erwiesen, mit dem man zu rechnen hat.